in unserer Sendung Frauen in der indischen Klassik, Blas- und Saiteninstrumente aus der Reihe Ragatidis des Monats sollte ein Instrument nicht fehlen, das Saxophon. Das Original wurde erfunden von dem Belgier Adolf Sax im Jahre 1840. Mit einem Rohrblattmundstück gehört das Saxophon zur Familie der Holzblasinstrumente. In den Sinfonieorchestern fand das Saxophon zunächst keine Verwendung, wie es von Adolf Sax angedacht war. Vielmehr spielte man es in Marsch- und Militärkapellen und später als Soloinstrument bei Konzert- und Tanzmusik. Mit dem Aufkommen des Jazz begann der Siegeszug des Instruments als Alt-, Tenor-, Sopran-, Bariton- oder Bass-Saxophon. Das Saxophon kam nach Indien mit der Gründung des Quintetts Indo-Jazz Fusions im Jahr 1966 durch John Mayer und dem Bandmitglied Joe Harriet auf dem Alt-Saxophon. Als der eigentliche Pionier des indischen Saxophonspiels in der Klassik gilt Dr. Kadri Gopalnath. Seinen internationalen Durchbruch schaffte Kadri beim Jazzfestival in Mumbai im Jahre 1980. Kadri Gopalnath war ursprünglich ausgebildet im Gesang der indischen Klassik und auf dem Natasvaram, einem seltenen Blasinstrument. Kadri fand zum Saxophon durch eine Brassband. Sie spielte im indischen Mysore mit dem Saxophonisten Lakshi Narasimhaya. Bei Lakshi nahm Kadri seinen ersten Saxophonunterricht. Die Geschwister M.S. Lavanya und M.S. Subbalakshmi sind die ersten Frauen in Indien, die das Saxophon spielen. Auf dem südindischen Subkontinent sind sie einfach bekannt als Saxophon-Sisters. Lavanya und Subbalakshmi sind in Mangalore beheimatet und entstammen einer Musikerfamilie. Schon der Großvater war ein Mridangam-Spieler und Hofmusiker in Mysore. Ab ihrem 6. Lebensjahr erlernten Lavanya und Subbalakshmi den Gesang. Seit dem 15. Lebensjahr wurden sie auf dem Saxophon von Kadri Gopalnath ausgebildet. Auch der Bruder M.S. Sudhindra spielt das Saxophon. Mit Kadri Gopalnath kamen die Geschwister durch den Vater in Kontakt. Als Mridangam-Spieler begleitete er Kadri bei seinen Konzerten, zu denen die Kinder oft mitkamen. Das musikalische Repertoire von Lavanya und Subbalakshmi ist sehr vielfältig. Es reicht von der leichten indischen Klassik, den Ragas und Ragams der nord- und südindischen Klassik über Filmmusiken, Jazz bis zu westlicher Klassik. Meist basieren die Interpretationen auf den Kritis der südindischen Klassik, also der kanadischen Musik. Mit der folgenden Aufnahme hören wir von den Saxophon-Sisters den südindischen Raga Hamsadwani. Es ist ein Fünfton-Raga. Er wird zur späten Nachtzeit gespielt. Man kennt diesen Raga auch in der nordindischen Klassik, zugehörig dem Bilawal Thatt. In die Hindustani-Musik wurde Hamsadwani eingeführt von dem Sänger und Komponisten Ustad Aman Ali Khan. Er lebte von 1888 bis 1953. Die südindische Form von Hamsadwani geht auf den Komponisten Ramaswami Dikshitar zurück. Dikshitar lebte von 1735 bis 1817. Die Klassifizierung von Hamsadwani ist nicht eindeutig. Innerhalb des Melakata-Systems der südindischen Klassik mit seinen 72 Raga-Formen finden sich die Elemente der Raga-Skala von Hamsadwani in Latangi, Kalyani und Sarasangi. Hamsadwani wird auch gern für Filmmusiken verwendet. Eine Vielzahl von Kompositionen gehen auf diesen Raga zurück. Die Saxophon-Sisters hören wir mit einer Live-Aufnahme vom Chennai Festival.